Lichtern der Stadt. Der Rhythmus kommt in Bewegung. Neonreklamen erhellen die Nacht. Ich bin im Groove gefangen. Der Beat pulsiert durch meine Adern. Bringt mich so hoch, wo die Realität verblasst. Und Träume lebendig werden. Auf einer Mitternachtswelle schweben. In Technicolor-Dunst spüren sie, wie sich die Energie entzündet, während wir in dieser Benommenheit tanzen. Die Musik übernimmt die Kontrolle über mich. Es ist wie eine Symphonie. Melodien und Melodien in Harmonie verschmelzen. Oh ja, wir sind im Klang verloren. Dreh mich herum und herum, es ist unser Höhepunkt. Melodie und Melodie in Harmonie verschmelzen. Wir sind im Klang verloren. Dreh mich herum und herum. Oh ja, das ist unser in den Lichtern der Stadt. Der Rhythmus kommt in Bewegung. Neonreklamen erhellen die Nacht. Ich bin im Groove gefangen. Der Beat pulsiert durch meine Adern. Bringt mich so hoch, wo die Realität verblasst. Und Träume lebendig werden. Auf einer Mitternachtswelle schweben. In Technicolor-Dunst spüren sie, wie sich die Energie entzündet, während wir in dieser Benommenheit tanzen. Die Musik übernimmt die Kontrolle über mich. Es ist wie eine Symphonie. Melodien und Melodie in Harmonie verschmelzen. Oh ja, wir sind im Klang verloren. Oh ja, dreh mich herum und herum. Das ist unser Höhepunkt. Naive Melodie der Täuschung. In den Lichtern der Stadt, der Rhythmus kommt in Bewegung. Neben Reklame hell in die Nacht. Ich bin im Groove gefangen. Der Beat pulsiert durch meine Adern. Bringt mich so hoch, wo die Realität verblasst. Und Träume lebendig verblasst. Und Träume lebendig werden. Auch wo die Realität verblasst. Und Träume lebendig werden. Auf einer Mitternachtswelle schweben. Im Technicolor-Dunst spüren sie, wie sich die Energie entzündet, während wir in dieser Benommenheit tanzen. Die Musik übernimmt die Kontrolle über mich, es ist wie eine Symphonie. Melodien und Melodie in Harmonie verschmelzen. Oh ja, wir sind im Klang verloren. Oh ja, dreh mich herum und herum.